hier jung, wer hat hier Schwung, was Tolles mitzumachen? Heute tanzen wir, heute singen wir, die Welt ist jung und schön. Das Schönste ist, das Beste ist, dass jung seine Lieben lachen. Nie schüchtern sein, nie nüchtern sein, es muss die Welt sich drehen. Hallo, bist du dabei? Mein Schloss im Mond ist unbewohnt und hat grad Platz für zwei. Hallo, bist du dabei? Dann schenk dir ein, trink roten Wein auf mein Kolumbus-Ei. Wer ist hier jung? Wer hat hier Schwung? Was Tolles mitzumachen? Wir sind gescheit und haben Schneid zum Glücklichsein, zum Fröhlichsein, zum Tralala zu zweit.